1 live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4. Und mit einem Start, der uns zur schwedischen Band Marching Band führt. Zwei Schweden, die auf ihrem Album Spark Large, das jetzt in wenigen Tagen erscheint, mich zumindest mit ihren federleichten Songs total überzeugen, die hin und wieder auch mal afrikanische Einflüsse aufgreifen. Ganz besonders hier in diesem Titel, mit dem ich beginnen möchte, Gorgeous Behavior. Hier ist die Marching Band. seul à seul, je comptais mes pas pour me rassurer. Tout en fumant dans le noir à mes go à jouer. Les eaux chassent le temps qui pressait la caravane passe. Je pensais au sommeil pour demeurer éveillé. Mais au carrefour soudain, je les ai entreaperçus. Née au vent, elle déboulait à bruit d'abattu. Elle tanguait sous les phares des autos effarouchées. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Dans le brin et lors de leurs yeux, tout se bouleversait. Je riais aux éclats ensemble. La rue n'aura jamais fini de me passionner. Des trottoirs, des tapis rouges, des ballons à nos pieds. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Seul à seul, je comptais mes pas pour me rassurer. Des échanges que dans les prêtres et la caravane passe. Listen to this, they say. The language of love. Das hier ist Musik aus dem Jahr 1984 von der Französin Lissy Mercier de Clou, die bis zu ihrem Tod im Jahr 2004 ein verdammt bewegtes Leben geführt hat zwischen Malerei, Literatur und nicht zuletzt natürlich Musik. Insbesondere in der ersten Hälfte der 80er Jahre hat Lissy Mercier großartige Alben veröffentlicht, von denen viele Tracks durchaus so etwas sein könnten wie eine Blaupause für das, was sich heute zwischen World Music und Indie-Rock so gemeinhin tut. Zulu Rock zum Beispiel ist ein Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, 1984, für das sie nach Südafrika gegangen ist, wie, glaube ich, unschwer zu erkennen war. Lissy Mercier de Clou. Tusch! Und den besorgt uns die amerikanische Band Bishop Allen. I was found out in the rushes, like a can of paint and old paintbrushes, like a ribbon wrapped around a small latch key. Wicker whatnot, that's what you call me. Listening to your brand new radio. eyes like Oklahoma. Learn to swim in Lake Texoma. Chances are you plan to leave too soon. Oklahoma, that's what I'll call you. When you're left with no get me on my telephone. 1-3-4, Mann, ist das gut. Als ich die amerikanische Band Midlake, ich weiß jetzt gar nicht, ob es tatsächlich ihr Debütalbum war, mit dem ersten mir geläufigen Album vor 3-4 Jahren etwa, eher 4 Jahre mag es wohl schon her sein, kennenlernte, da war diese Band aus dem Stand für mich ein echtes Heiligtum. Eine meiner absoluten neueren Favorite American Bands neben den damaligen Strokes, Kings of Leon, eben Midlake. Hier gerade gehört mit dem Titel Roscoe, natürlich in etwas anderer Version bzw. Länge. Das wird nicht nur mir aufgefallen sein. Ich habe in der letzten Woche schon Beyond the Wizard's Sleeve hier vorgestellt. Ein neues Projekt von Errol Alkan und Richard Norris, die hergehen und Klassiker der jüngeren und auch durchaus etwas älteren Geschichte reanimieren und ganz bewusst nicht remixen. Denn dann würde gegebenenfalls eine Spur reichen und alles andere würde gegebenenfalls auf dem Mist von Errol Alkan und Richard Norris gewachsen sein. So soll das hier nicht verstanden sein. Reanimieren meint wirklich, den Track heile zu lassen, die Akzente vielleicht etwas stärker zu verschieben in Richtung der Drums zum Beispiel, der Rhythmen oder auch gewisse Passagen durch die Loop-Technik etwas länger auszuwalzen, wie das meines Erachtens hier geschehen ist. Reanimations Volume 1 ist wirklich ein gekonntes Album von diesen beiden, die sich Beyond the Wizard's Sleeve nennen und hier gerade sich mit dem Midlake-Track beschäftigt haben. Davor habe ich einen sehr eigenen Typ gespielt, den ich aber wirklich mag. Er heißt Martin Dawson, nennt sich aber King Rock und veröffentlicht in diesem Monat sein Album, das heißt Chapters, das eigentlich nicht, wie man erwarten könnte, aufgrund seiner frühen Werke techno-hausig daherkommt, sondern sehr cineastisch, sehr ambient, sehr schwer aufeinander geschichtet die Tracks, die aber immer mal wieder so ein bisschen so eine Art Erlösung erfahren durch hausige Drums. Drum Breaks, die den Tracks dann auch Fahrt und Öffnung geben. King Rock mit Chapters, daraus habe ich Random Chances eben gespielt. Und will fortfahren mit einem Mann, den ich allen wirklich nur wärmstens ans Herz legen kann. Der Typ heißt Jeremy Jay, macht so flüchtige Elektro-Wave-Tracks, ist viel in Bewegung, Los Angeles, Paris, skizzenartig teilweise seine Songs, Do-It-Yourself-Style, das merkt man und das hört man. Slow Dance ist das Album von Jeremy Jay. Ich finde das überragend, hier ist der Titeltrack. Lights are on you. Off the beat, cheeky you'd say. She knows the Rodney's from her Stanley's, the Kappa's from her Reebok's, and a tip from the Tat, and Winston's from her Enoch's. As far as I can tell, but I'm coming out, coming alive. Around the snooty table, you dance the fruity tooty. She almost built a lager, toasting girls of great beauty. 2005, come of age, come of life. All the boys together. We'll be right back. feel safe. Keep me in my place. Make me feel safe. Kurz, Musik aus dem neuen Album des Dänen-Trios Who Made Who. The Plot heißt dieses Album. Keep Me In My Plane, der Track. Eventually. When all the bells summer and it goes. Thank you. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ganz kurz, Ladies and Gentlemen, das Londoner Soul Jazz Label veröffentlicht als Doppel-CD die im Jahr 2008 und im bisherigen Zeitraum von 2009 veröffentlichten Singles. Großartige, überragende Dubstep-Titel stehen da neben Ausflügen zum Beispiel in Richtung Italo House, wie dieser Track hier von Bulgari, den ich noch gar nicht kannte, The Laws of Physics. Wir hören diese Soul Jazz Compilation in der heutigen Show noch wieder. Davor ein Klassiker aus dem Jahr 2003, der Franzose Joachim mit Phantoms, und davor sehr rustikaler, skelettierter, wenn man so will, Wave, Rock'n'Roll, Elektro in dem Spannungsfeld spielt sich das ab. Die Handsome First, gewissermaßen ein Seitenprojekt der kanadischen Band Wolf Parade. Tolles Album, Face Control, Dan Böckner von Wolf Parade zusammen mit seiner Freundin. Aus diesem Album habe ich was gespielt. Wir hören noch ein paar Takte, deshalb fasse ich mich so kurz, von den Great Lake Swimmers und ihrem neuen Album Lost Channels. Mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Suche nach Motiv des Amokläufers. Dritter WM-Titel für deutsche Eissprinterinnen und das Wetter bringt Nieselregen. In Winnenden haben heute 500 Menschen an einem Gedenkgottesdienst für die Opfer des Amoklaufs teilgenommen. Das ganze Wochenende lang hatte das Rathaus der Stadt geöffnet. Die Bürger konnten sich in Kondolenzbücher eintragen. Das Motiv des 17-jährigen Täters ist weiter unklar. Aus Winnenden berichtet Sarah Klumps. Die Eltern des Täters haben sich lediglich über ihren Anwalt zu Wort gemeldet. Dabei ging es jedoch um die Frage, ob Tim K. in psychotherapeutischer Behandlung war. Die Eltern des Jungen bestreiten das. Die Frage ist nun, ob Vater oder Mutter hätten ahnen können, dass Tim K. eine sogenannte Amok-Neigung hatte. Sollte das der Fall sein, müssten sich die Eltern möglicherweise wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Für die Schüler der Albertville-Realschule soll nun langsam wieder der Alltag einkehren. Allerdings werde kein Unterricht stattfinden, das sagte Stuttgarts Regierungspräsident Johannes Schmalzel heute bei einer Pressekonferenz. Auch die Europäische Union soll sich jetzt mit dem Thema Jugendgewalt auseinandersetzen. Darauf haben sich die Innenminister von 6 EU-Ländern heute in Berlin geeinigt. Bei dem Gespräch ging es auch um den Amoklauf von Winnenden. Bundesinnenminister Schäuble kündigte an, zum Thema Jugendgewalt einen Brief an die tschechische Ratspräsidentschaft und den zuständigen EU-Kommissar zu schreiben. Experten haben vor einer weltweiten Wasserkrise gewarnt. Vor Beginn des Weltwasserforums in Istanbul sagte ein Sprecher der Umweltstiftung WWF, dass eine globale Wasserknappheit drohe. Der Grund dafür sei unter anderem Verschwendung. Eine Folge könnte zum Beispiel ein Zusammenbruch der Landwirtschaft am Mittelmeer sein. Das Weltwasserforum in Istanbul ist das bisher größte Treffen von Wissenschaftlern, Politikern und Wasserexperten aus aller Welt und startet morgen. Eissprinterin Jenny Wolf hat bei der Einzelstrecken-WM in Richmond ihren dritten 500-Meter-Titel nacheinander geholt. Die Weltrekordlerin aus Berlin siegte vor ihrer Erzrivalin aus China. Bronze ging an eine Eissprinterin aus Südkorea. Der Hamburger SV hat in der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg eingefahren. Gegen Cottbus gewannen die Hamburger mit 2:0. Für den Cottbuser Kapitän Timo Rost kam die Leistung seiner Mannschaft nicht rechtzeitig. Ich denke, wenn man die erste Halbzeit sieht, waren wir meines Erachtens nach zu defensiv und auch zu passiv. Zweite Halbzeit haben wir dann mit zwei Stürmern vorne umgestellt und haben auch nach vorne besser agiert und haben uns dann auch die ein oder andere gute Chance herausgearbeitet. Aber wie gesagt, das war dann zu spät. Werder Bremen hat mit einem 4:0 gegen den VfB Stuttgart den ersten Sieg in der Rückrunde erreicht. In der zweiten Bundesliga spielten drei NRW-Vereine. Duisburg schlug Freiburg mit 2:0, Aachen unterlag St. Pauli 1:3 und Augsburg verlor gegen Oberhausen 1:2. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht hängen viele Wolken am Himmel, ab und zu fällt Sprühregen, dazu 4 bis 7 Grad. Morgen ist es auch bewölkt und es kommt Nieselregen runter. In Oberhausen und Bad Salzuflen dazu höchstens 9 Grad, in Herzogenrath bis zu 11. Am Dienstag erst Wolken und Schauer, dann Sonne bei bis zu 13 Grad. Stauschau. Alles frei. Eins live. 4. Okay, ich war eben so ein bisschen insgesamt etwas kurz angebunden. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Die Tracks sollten ausdrücklich Vorfahrt haben. Und wie traurig wäre das gewesen, am Ende auf die Great Lakes Swimmers verzichten zu müssen, die wir zumindest teilweise noch gehört haben. Erlaubt mir bitte einen Nachtrag zu dem Dänen-Trio Who Made Who und ihrem Album The Plot, das ich wirklich überragend finde. Erstmals vor 4 Jahren, grob geschätzt aus der Hüfte, habe ich die Band gesehen in irgendeinem Keller in Köln. Hauptprogramm war damals zu tiefer Nacht die Norwegerin Annie. Allerdings der Großteil der Leute schaltete ab oder wanderte ab. So sehr hatten Who Made Who im Vorprogramm zugeheizt. Zu einem Zeitpunkt, als diese Disco-Wave-Punk-Geschichte noch deutlich am Steigen war, kamen diese drei Dänen fucking pur, man muss das so sagen, daher mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und lieferten die Musik zur Zeit auf eine puristische Art und Weise, wie ich das so mir nicht hatte vorstellen können. Ein unglaublicher Mut. Ich habe die Band dann mehrfach gesehen, sie wurde routinierter, aber wo ich sie zuletzt vor 1-2 Jahren noch etwa auf dem Open Source Festival in Düsseldorf sah, da habe ich immer noch gedacht, was ist das für eine fucking gute Band. Jetzt habe ich so oft fucking gesagt. Das gilt auch für das neue Album, auch wenn das nicht mehr ganz so puristisch geraten ist. Etwas Streicher, etwas Synthesizer, aber die Tracks an sich sind immer noch Hardcore. The Plot von Who Made Who erscheint in dieser Woche. So, jetzt muss ich aber langsam mal Musik spielen. X-Rabbit und die beiden Rapper DMGs. Dick, yo, but I don't sweat it like I ride the bench. So when I saw Miss Thing in her leopard print, I knew I had to step like Deltas do. Omega Sci-Fi, new age game while I spit in Sci-Fi exchange. Compliments, laughs, and a few friendly high fives. She looked like the black chick from 21 Jump Street. I'm hoping she don't jump ship. Capri Sun in my hand, let's take another sip. So what? Yeah, I snuck that in the club. So what's up? Hey girl, I am tempted to touch you on every spot of your body, just like chicken pox. Conversation never stopped. She laughed and said, boy, you so crazy. I think it to myself, girl, let's get Swayze. Cause all night I've been whispering sweet everything, so I guess like jeans, let's discuss life over burgers and onion rings. So I opened my cell phone the next day and realized that I didn't get her number, cause I was drunk, check, she was drunk, check, we were drunk, check, and we had the time. Look at all these freaks that wanted me alone. The time of our life. Hey, hey, hey. Go girl, go girl, yeah. Don't never wanna stop, body rocking to the beat. We just met, I'm digging her, and I know she's digging me, true indeed. Look at all these freaks that wanna be alone. You're the love of my night. Hey, hey, hey. Go girl, go girl, yeah. Kitty girl, kitty girl, kitty girl, kitty girl. Feeling like Alibaba. bowing, but my ass is still drinking. Bridget Nielsen digits in my pocket. What was I thinking? Had 99 bottles of beer, I drank them all. I know I'm sloppy drunk, but still thirsty for alcohol. So, Red Bull mixed with Jaeger. Bartender, I think I have that. Yeah. See, I'm taking these bums to the head, kinda like they did over in Baghdad. My friends say they feeling a little buzz, but my ass, I'm 2 hours past that. There's a saying called pick your poison, I done plucked it and drunk it. Vital sooner be flushed down the toilet. I looked at her, she looked at me. I winked at her, she winked at me. That was my cue for me to stumble on over. Due to love at first sight, when I seen her that night. The love of my night, soulmate in moonlight. It was love at first sight, when I seen her that night. Said it would be alright to be my nanny for tonight, yeah. I was drunk, check. She was drunk, check. We were drunk, check. And we had the time. Look at all these freaks that won't leave me alone. The time of our life. Go girl, go girl, yeah. You never wanna stop, body rocking to the beat. We just met, I'm digging her, and I know she's digging me, truly. Look at all these freaks that won't leave me alone. You're the love of my night. Go girl, go girl, yeah. Get it, girl. Sudden envelopes and candy cameras, cantaloupe, funnelope, microbes until it's dissolved. Rework angles to evolve, status cleansing to the riddle of the puzzle solved. My time frame, nameless as it seems, with no direction. I recall telephones to telephone, you optimize cell shaded nightmares. My peekaboo Pikachu send lightning bolts through the kitchen, book down 12 flights of stairs. Rearrange motion, left elliptical, reset it, I wasn't there. It's my chemical romance to dance fluidity, really my soul to travel, gravel, and now I'm lost. Walking with no direction, either or pretending to phase in and out of reality, rapidly tested. I self-intellect reversed to optimize the detailed revamped message. Error occurs. The simple fact I was a concern. Turn a vision enlightened, which way the world turns. The moment the last wishing well drowns Tinkerbell. Felt a bit of Bible Bell drop, kicks to the chest pain, whispered, then dealt with it. It's transparency, a movement less captured. Seldom I do diligent, digital different, an aspect of articulating grammar. Man, if I get bent space and time, you could adapt to a place like mine. Euphoric. Only I hover so low velocity. Believe it or not, once the temperature bubble boils, it spoiled my day. With every breath I take, an earthquake takes place. Maybe if I was to belittle myself in the sense of making me laugh, baffled integrity inside of the isolated Rubik's Cube chess move. Who do I blame first? I know it wasn't you, but you and yours truly couldn't continue arguing about each other's menu. What did I order? Maybe an extra shipment of brain cell shaded and polyocular capacitors playing Jumpin' Jack Flash Gordon with neural glitching bypassing neurons. No excuse, morons. This is used to stimulate ideology centered around space invader attributes more gone. It just wasn't my daydream turned to nightmares. It all comes down to the final breath I take. She relies on me.

Ritt zwischen Grime-artigen, futuristischen Tracks und allerlei Elektronik-Fantasy, was die Two Fingers veranstalten. Es gibt auf dem Album sogar einen Titel, der heißt schlicht und einfach Two Fingers. Dieses Album erscheint zwar erst am 27.03., aber meine Güte, was sind 10-12 Tage. Ich fange einfach schon mal an, in dieses Album reinzugreifen. Hier mit dem Titel Two Fingers. I'm about to set it off. Have you going to the gym just to work out my metaphors? And I think you'll find so many people got my back, I don't even need a spine. You're nothing. And by the end of this track, you're gonna be up on the floor cussing. Embarrassed opposition, even blushing while I'm cussing. Busting and spitting the written, I epitomize disgusting. Rappers better recognize. You could've seen me if you had a pair of second eyes. Wait a second, I'm filling up my brain so I can speak like a second eye. Work harder than half of these MCs. I would've par with a half of these MCs. I'm on a par with half of these, if not better than half of them after this. I've got two fingers up in the air. Cause your opinion is I really don't care. Everywhere you go, I'll be there. I can make a rapper's dream to a nightmare. Yeah, two fingers up in the air. Cause your opinion is I really don't care. Everywhere you go, I'll be there. I can make a rapper's dream to a nightmare. Yeah. No, I don't sell a six pack, but I got bottled. Yeah, and I hit you full throttle. Yeah, and when you're living in a place like London, you're bound to be a tad bit well knuckled. Yeah, but don't ever get it twisted. I'm gifted a little bit. My head's not all hair, and I've gotta be selfish until I'm off the shelf. It's my time, you can just nod or stare. A lot of fake fans trying to tell lies on me, and my ex-girls trying to get guys on me. Cause they know when I do a show, it's two-pack death row for the punks, all eyes on me. And I'm trying to reach easy heights where the industry hypes. Got people forgetting I'm a bad boy. Rappers still in the shizzle, don't ever get it fizzled just because I've been in a couple of tabloids. I've got two fingers up in the air. What's your opinion is I really don't care. Everywhere you go, I'll be there. I can make a rapper's dream to a nightmare. Yeah, two fingers up in the air. What's your opinion is I really don't care. Everywhere you go, I'll be there. I can make a rapper's dream to a nightmare. Yeah, it's the SWA. Why they trying to do sway? Cruising through like a crusade. Step on stage and hold the mic like a hostage. Feel like the craze, pick up your demo like what's this? Get moved. Even if you put me in a pitch black room to look, I still find some excuses to diss you. That's right, you rappers best to act right. Or you must want us to fall out like big tits in a cat fight. Any concussing, I'll leave him with concussion. Come busting like I'm bushed and you don't want nothing. I'm colder than Steve Austin, get complimented often. These other rappers couldn't get plaques if they stop brushing. Spit tighter than family cuddles and I rock it like that, so I turn rappers into puddles. This me if you wanna, I don't half care. I just laugh, yeah, cause you sound like me last. Yeah. Two fingers up in the air. What's your opinion is I really don't care. Everywhere you go, I'll be there. I can make a rapper dream to a nightmare. Yeah, two fingers up in the air. What's your opinion is I really don't care. Everywhere you go, I'll be there. I can make a rapper dream to a nightmare. Yeah, I'll clap you up. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, und das ist der Beweis, Blei kann fliegen von hier bis zu deinem Empfangsgerät, die Chasing Shadows mit diesem bleischweren Schieber. Dr. Sin, also Dr. Sünde, heißt der Titel, den ich gespielt habe. Zuvor dann Mylenees aus Birmingham, Double Face zusammen mit Kate Kestrel, ein etwas älterer Titel, wenn ich eben einige UK-Rapper aufgezählt habe. Darf natürlich dieser Name nicht fehlen, Blade. Check the lyrics with nitroglycerin and load them into the capsule of the mic and light the fuse before I throw it at you. And I don't care if you're a victim and your kids are with you. My intention is to get you and to permanently hurt you. I'll stand in the middle of the street with no body armor, loaded with a million rhyme bombs ready to cause drama. And there's nothing you can do to stop me. Go ahead, bring the army and they still won't be able to drop me. What you fail to understand right now is I'm a maniac without a thing to lose, and all you do is amuse me. I analyzed you and believe me, I had a whale of a time. At your expense, you ain't even a shadow of a scale in my mind. Don't confuse me with the man who used to give a damn, cause I don't. Don't waste none of your time trying to understand. You'll always be catching up, I'm quicker than you'll ever be. The plain fact is that I'm sick and you'll never be. Yo, duck when I throw a mind bomb. Just not promoted to a mind bomb, a rhyme bomb. Just not converted to a mind bomb, a mind bomb. Dangerous, now it's a time bomb, a time bomb. That explodes like an H bomb. And you can run into any of the thousand buildings to surround you, to try to get away from what I'm about to unleash on you. That ain't gonna make a difference, cause any signs of any rational thinking that was left in me is now forever gone. It's a cold day in a cold world, where the man with no face has a cold heart and speaks a cold word. It's freezing. The only reason I need is that I got a rhyme bomb attached to me now, and it's killing season. My vision is that I can sense you through your body heat. My survival is a must and you got what my body needs. God forgive me, I'm a man on the edge. I played along with the rules and near enough lost my head. And I pity the man that feels the wrath of Blade. You're my prisoner for now and you can't escape. Chained to the walls with rhyme bombs aimed at your balls. And for the hell of it, I ain't done till I see you fall. Yo, duck when I throw a mind bomb. Just not promoted to a rhyme bomb, a rhyme bomb. Just not converted to a mind bomb, a mind bomb. Dangerous, now it's a time bomb, a time bomb. That explodes like an H-bomb. I'm invisible, but if I appear, I appear in the form of a human. And when I strike, I swear to leave your city in ruins. Put the beat on, I throw on. Buildings collapse, a cappella, I blow up in your face, and that's that. I take my time while I capture producers and MCs and join forces. Build on my resources, and I don't envy any man that's trapped in the path of it. If you think Storms was my best, you ain't heard the half of it. Is that your best? I laugh at it. One half is nonsense, the other half is plain shit. Head for the border, madness and disorder. You're standing on the same stage as I collapse. Lamb to the slaughter, your arch enemy. And I don't even care if there's a million man army behind me or not a soul defending me. I'm still raw, I construct all types of rhyme bombs for all different situations to leave your mind sore. Yo, duck when I throw a line bomb. Just not promoted to a rhyme bomb, a rhyme bomb. Just not converted to a mind bomb, a mind bomb. Dangerous, now it's a time bomb, a time bomb. That explodes like an H-bomb. If ever we attack, on the ones and twos, DJ Black. Spit a superb literature, picture, paint, attain a rapper vision, kill him in a minute or less, sending a death wish, venomous flesh, and a yes, killing pedestrians, spitting the freshness, shit dishes, best to listen, I hit the exit, extraterrestrial, extraordinary technique, flexing, incredible metaphor, tearing your head into terrible pieces, mortal mind, X-Men, shit, step to this, exodus, predator level, you're dead and you set it off, nigga, let's get hectic, a spectacle, when I wreck this whole spectrum, yo, intellectual, typical, since the official mystic glow, inventions flow, mental stones just explode, live Saturday night like Joe Piscopo, I'm grabbing a mic, strike foes just to go, one-on-one, a fist to cuff, a fist to fury, rip your whole metronome, jack the halls, upset the walls, crumble, catch your hole, click, slip it in the square circle, bet your foe, West Coast. Busy when it's on, the DJ will cut fast like he mowing the lawn to get this party moving like light particles and gone, cause it's time to get busy when it's on. You gon' stop us? Not a goddamn one of you, goddamn one of you, goddamn one of you. Not a, who gon' stop us? Not a goddamn one of you. Not cut in the same way, cut right. Headbutt a motherfucker in a gunfight. Not the one to test, not on the wrong night. Not the one to test, not if you love life. Never one to rest, I come tight on the daily mic, right on a flight to Buenos Aires, memorize the lines in Australia. Get up on the mic and brighten and mix your shit down out in the Bay Area. What's scarier is it? Nothing seems to stop them. Cold old bows till all foes undropping. Calling on the guy, asking why they've been forgotten. Forsaken, apocalyptic style is the punishment they facing and they checking out. Cleverly they taking out. Can't tell what they rap about. Steadily they tapping out. You can see them down and out. Moaning while we pound them out. Making everybody shout. Clearing out the cloud of doubt. Letting all the dogs about. Got them walking loud. That's what we all about. Let's get it started now. Break it down. Make it shake like the turntables held tectonic plates and it's time to create rock. Get busy when it's on, it's on. The DJ will cut fast like he mowing the lawn to get this party moving like light particles and gone, cause it's time to get busy when it's on, it's on. Who gon' stop us? Not a goddamn one of you. Goddamn one of you. Close the hatch. Ignition on. Electronic ground. Proceed with the countdown. Oh, oh, wir sind ja schon wieder dabei. Ja, jetzt möchte ich mich hier doch mal wieder melden. Nachdem wir The Mighty Underdogs gehört haben, zwei Rapper aus den USA, ich glaube doch, einige von euch werden sie kennen. Das ist einmal Gift of Gab, bekannt geworden unter anderem durch Blackalicious. Und man muss wirklich sagen, sein alter Kumpel Latif The Truth Speaker. Beide haben auch unter dem Dach von DJ Shadow einige Tracks gemacht auf dessen Soulsides Label. Die beiden jetzt zusammen mit einem Producer, müsste ich jetzt gerade mal ablesen, der heißt, wie heißt er? Head, irgendwas mit Head, Headnodic, genau. Es ist nicht DJ Shadow, der aber gleichwohl beim gerade gehörten Titel die Cuts gemacht hat, also sehr wohl auf diesem Album beteiligt ist von The Mighty Underdogs. Davor habe ich Blade als Stichwort gesagt. Dieser Blade war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre der Mann, der UK-Rapper schlechthin und auch die deutsche Rap-Musikszene war ja damals noch wesentlich stärker verbandelt, verbrüdert mit den Engländern. Da gab's viele gemeinsame Touren und ich entsinne mich auch noch an deutsche Tracks, die ohne dass Blade irgendwie an diesen Tracks beteiligt war, damit aufhörten, dass jemand einfach nur rief Blade, Blade, Blade. Da gab's zum Beispiel einen Titel, da bin ich mir ziemlich sicher, von dem Mannheimer MC René, der deshalb so gut und so zeitlos ist, weil es von ihm einen Titel gibt, der mich mein Leben lang, seit ich den Titel kenne, immer begleitet hat. Nutze den Tag. Oft ist es mir passiert, dass ich abends wirklich an MC René denken muss bis heute und mich frage, hast du heute irgendwie was Sinnvolles getan, angestellt? Nutze den Tag. MC René Blade, der damals dieses großartige Album hatte, The Line Goes From Strength to Strength. Und dieser Blade, ich will das noch eben ausführen, den haben wir eben mit Rhyme Bomb gehört, Part 2 bezeichnenderweise deshalb, weil das im Grunde ein älterer Track ist, den ich persönlich von Blade als Drum and Bass Nummer sogar kenne, damals veröffentlicht auf seinem eigenen Influential Label. In dieser neuen, brandneuen Version, wie ich sie eben gespielt habe, gibt's den Titel auf dem neuen Album der beiden deutschen Producer Da Damn Freak Noise Funk. Dahinter stecken Oliver Boncio und Ramon Zenker. Deren Album erscheint jetzt und heißt The Cheerleaders Are Smiling At You. Und fette Credits an die beiden, dass sie hier einmal mehr auf Blade zurückgegriffen haben. So viel mal zu den gehörten Tracks. Jetzt kommt, etwas leise pirscht der Titel sich heran, ein weiterer Track aus der schon erwähnten Soul Jazz Compilation, die die Singles der vergangenen 15 Monate zusammenfasst. Da sind einmal mehr, ich hab's gesagt, großartige, sogar recht futuristische Dubstep-Tracks drauf. Zum Beispiel dieser hier von Ramadan Man, der auch bevorzugt bei Code 9 auf Hyperdub veröffentlicht. Hier auf Soul Jazz, Ramadan Man mit dem Titel Day Rider.

Wir sind hier bei 1Live4, wenige Sekunden vor Schluss dieses Tracks, den ich jetzt auch mal so ganz langsam abziehe. Die hören immer so plump auf, die Beats setzen aus, dann ist Feierabend. Klingt fürchterlich. Aber jetzt muss ich es ja demonstrieren. Seht ihr? Das wollte ich eigentlich vermeiden. Jetzt habe ich es trotzdem. Okay, Low Soul aus Frankfurt. Mir persönlich gefällt das Album großartig. Care heißt es. Sehr schlanke Tracks, die nicht geschwätzig daherkommen, die auch nicht einfach nur deep sein wollen, da wo sie vielleicht deep erscheinen mögen, wie gerade im gehörten Titel Sunlight, sondern die dann auch so eine nervös flatternde Synthie-Melodie einflechten, die andere gegensätzliche Stimmungen vielleicht kreiert. Daraus entsteht Spannung und Aufmerksamkeit. Sunlight von Low Soul aus dem Care-Album. Davor habe ich einen Mann gespielt, den ich nun wirklich verehre. Er ist im Grunde der Erste gewesen, der ein mit Dubstep vernetztes Album, also Albumlänge, überhaupt veröffentlicht hat. Vor 3 Jahren ungefähr muss das gewesen sein. Der Boxcutter. Freilich fand sich auf dem Album sehr viel experimenteller Stoff, auch Ausflüge in die Garage-Musik. Jetzt hat der Boxcutter eben gespielt, einen Track kreiert auf 12-Inch, also als Maxi, der in eine sehr eigene Form von Funk driftet. Boxcutter zusammen mit Kinego Flex und dem Titel A Familiar Sound. Wir haben noch ein paar Minuten bis zu den Infos um Mitternacht. Die möchte ich verbringen mit einer ungewöhnlichen Band aus Köln, Fleur Earth Experiment, und ihrem Album Soul de Cabos. Kopf der Band ist die Sängerin Fleur Muanga. Noch in der ehemaligen DDR geboren, ist sie mit ihren Eltern zunächst in den Kongo gegangen und dann in Köln gestrandet, wo sie mit einigen Kölner Musikern seitdem ihrer Vision von man kann ruhig sagen, futuristischer Soul-Musik nachhängt, die viele an Erykah Badu, mit Abstrichen vielleicht auch Bahamadia, erinnert. Fleur Earth Experiment, Soul de Cabos, das Album. Gesang natürlich in Deutsch, nichts Natürliches. Hier ist ein Titel aus dem jetzt erschienenen Album. Nach Relax, er hat Abweg, Abstand nehmen, er wächst, zum Extrem. 1 Live. 4. Okay, bevor ich hier weiterziehe, erlaubt noch einen kurzen Nachtrag zu dem eben gehörten Album der Kölner Band Fleur Earth Experiment. Sol de Cabo, so heißt das Album, das am nächsten Sonntag bereits nachmittags um 15 Uhr offiziell in Köln mittels eines Live-Konzertes präsentiert wird. Problem an der ganzen Sache, der Laden, in dem das stattfindet um 15 Uhr am nächsten Sonntag, hat noch ein bisschen Ämtergeschichten zu klären und will im Moment nicht genannt werden, sodass ich den Ort des Geschehens nicht durchsagen kann, obwohl er mir bekannt ist. Tipp also, in den nächsten Tagen einfach mal über die Kölner Straßen gehen. Die beste Propaganda ist ja bekanntlich immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda und sich hier und da erkundigen nach dem Motto, sag mal, hast du gehört, da soll am nächsten Sonntag um 15 Uhr ein Konzert mit Fleur Earth Experiment stattfinden plus Kuchen. Weiß da jemand Näheres? Ich bin mir sicher, auch auf diesem Wege gelangst du zum Ziel. Es geht weiter mit DJ Pierre, I've Lost Control. Falsch, das ist Hell, The Angst im Henrik Schwarz Remix und so soll es auch sein. Thank you. 134. Zusätzlich zum eben schon genannten Namen von DJ Hell möchte ich hier zusätzlich den Berliner Henrik Schwarz ins Spiel bringen, der bekannt ist für seine oft sehr labyrinthischen Tracks, die oft, wie hier gehört, erst nach 5, 6, 7 Minuten richtiggehend Fahrt aufnehmen, um sich dann erneut zu verlieren, wofür Henrik Schwarz freilich seit einigen Jahren nachhaltig geschätzt wird von vielen internationalen DJs. Einer seiner Meilensteine sicherlich ein etwa 4 Jahre zurückliegender Remix für das Cinematic Orchestra, an den ich mich zum Beispiel auch noch sehr gut erinnern kann. Henrik Schwarz remixt hier auf einer stolzen Länge von 10 Minuten einen Titel von DJ Hell. Und der ist im Original 14 Minuten lang und markiert gleichzeitig DJ Hells Versuch, den Begriff der kosmischen Musik, der mit deutscher Musik aus den 70er Jahren verbunden ist, gewissermaßen auch zu reanimieren, zeitgenössisch zu machen, neu mit Inhalt zu füllen. Und das wird nachzuhören sein auf dem neuen DJ Hell Doppelalbum, Doppel-CD-Album Teufelswerk, innerhalb dessen er sich auf einer kompletten CD-Seite dieser für ihn kosmischen Musik widmet. Und diesem Kapitel zugeschlagen wird auch der gerade gehörte Titel Wie Angst. Stolpert bitte nicht über den Titel, denn das deutsche Wort Angst zählt meines Wissens neben Wörtern wie zum Beispiel Kindergarten oder mit Abstrichen auch Weltanschauung zu den deutschen Wörtern, die Eingang in die englische Sprache gefunden haben. Germanismen, also gewissermaßen, wenn man so will. Wie Angst, gerade gehört im Henrik Schwarz Remix. Bevor das DJ Hell Album Teufelswerk dann im April erscheint, tut sich bei Hells Label International DJ Gigolo Records trotzdem vorher auch schon einiges. Da gibt es zum Beispiel die Compilation 11, die auch als Doppel-CD daherkommt mit ungemixten Tracks, also in voller Länge, und die vorzugsweise International DJ Gigolo Tracks, also von dem Label Tracks, aus der jüngeren Vergangenheit featured. Darunter ist auch DJ Pierre mit I've Lost Control. Und wenn ich sage, dass vorwiegend Tracks eben aus der jüngeren Vergangenheit vom Hell Label selber gefeatured werden, dann liegt die Betonung eigentlich auf vorwiegend, denn es gibt eine Ausnahme, auf die ich dann gleich zu sprechen kommen möchte. Oh. DJ Pierre mit I've Lost Control. Im Grunde diese knallharten Beats mit der unerbittlichen Bassline sind nichts anderes als das rhythmische Korsett einer Musik, die in den 80er Jahren als Electronic Body Music durchging. Das kann nicht wundern. Der Titel selber stammt zwar von DJ Pierre, aber der Supervisor, der oberste Aufseher ist ja nun mal DJ Hell und der Mann ist sehr geschichtsbewusst und kenntnisreich und kennt sich wirklich in allen nur denkbaren Jahrzehnten moderner Musik aus. Also fangen wir da ruhig mal bei den 60er Jahren an. DJ Hell setzt den Schlusspunkt bei dieser Compilation, die er natürlich zusammengesetzt hat, mit einem Titel, der bei ihm editiert so etwas wie den chilligen Schlusspunkt setzt. Das klingt dann so. Und geht über eine Länge von etwas mehr als 3 Minuten. In Natura ist dies ein Track aus dem Frankfurt der frühen 90er Jahre. Wir erinnern uns, Frankfurt war zu der Zeit mit Berlin die führende Stadt hier in Sachen elektronischer Tanzmusik, House, Techno, Sven Veth. Ich erinnere an Namen wie zum Beispiel auch an Talla oder an einen Namen wie Phobia, den wir hier im Hintergrund hören. Phobia war einer jener Frankfurter Produzenten, die damals dermaßen viel produziert haben, dass sie auf immer neue Pseudonyme ausweichen mussten und man konnte als Journalist da völlig konfus werden. Phobia war unter anderem Pink Ellen. Wir hören ihn hier mit dem von Hell editierten Titel Phobia. Ein Titel, den ich selber nie vergessen habe und der mich bewogen hat, das Original mal rauszukramen, nämlich Phobia aus dem Jahr 1991. Ein unvergesslicher Titel von Phobia in diversen Remixen, unter anderem im Holy Atom Remix. Und diesen Titel möchte ich jetzt spielen. Phobia mit Phobia im Holy Atom Remix. Und Holy Atom war niemand anderes als ein gewisser Uwe Schmidt, der unter anderem seit Jahren als Senior Coconut bekannt ist. Hier ist Phobia in der alten 91er Version. We'll be right back.

1 Live 4 nach Phobia, ein weiterer Klassik-Tune aus den 90er Jahren, Exocet mit Demon's Heat. Hier im Hintergrund verläuft sich langsam Mr. Bishy mit einem Track aus seinem neuen Album Drop, Heaven's Sake heißt er. Ich möchte hier nochmal einen kurzen Break wagen. Auch für 0.40 Uhr, Ladies and Gentlemen, gilt auf zu neuen Ufern. Das hier ist ein merkwürdig köchelndes Geröll aus Garage, Dub, Techno, Dubstep natürlich. Sub Solo, der Brite mit einem Titel The Fall im Remix von dem geheimnisvollen Berliner Thorsten Profrock, besser bekannt als T+. 1 Live 4. Ich möchte in aller Kürze darüber berichten, was in den letzten Minuten hier passiert ist. Zunächst von mir auch angekündigt, Sub Solo mit The Fall im T-Plus oder auch T-T-Plus Remix. Danach ähnliche Fahrtrichtung aufnehmend, sehr düster perkussiv, dubbig Sire mit dem Titel Expansions. Und keine Ahnung, welcher Teufel mich geritten hatte bei der Planung. Plötzlich hielt ich dieses alte Jungle-Stück in der Hand von, jetzt muss ich direkt gucken, The Rough with the Smooth featuring Donovan Bad Boy Smith, Twisted Girl. Verabschieden möchte ich mich mit einem Titel aus dem neuen Album der schwedischen Band Lonely Deer. Bevor ich das aber tue, möchte ich mich bei dir und euch ganz herzlich bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute, eine friedliche, eine gesunde Woche und ich freue mich, wenn wir uns hier bei der nächstmöglichen Gelegenheit wieder hören. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao, bis dahin. Must have gone low. Was there not a single light? I must have gone far under a violent sea. Sing me again. Make me sure you're there. Sing me like you always did before. Must have gone far under a silent sea with nothing to fear under a mile of sea. It must have turned fast, 'cause I did not see it come. I must have been slow, used to move so light. I don't have an easy touch. No, I'm not strong at all. I turn to the worried kind when I had something I couldn't keep an easy touch. I wasn't tough at all.